Politiker entscheiden ohne Verstand, machen heute wieder die SS legal. Deutsche Männer wie Edelstahl. SS in Reihe und Glied, stimmen an ein frohes Lied. Die Kämpfer stehen schon parat für einen neuen Nazistaat. Die Kämpfer stehen schon parat für einen neuen